In den Tiefen der Nacht, wo die Träume verwehen. Luigi Althoffer, der Mann, der alles versteht. Mit Reichtum und Macht, die Dunkelheit lacht. Der größte Schwerverbrecher, der die Welt entfacht. Oh, oh, die Tränen der Stadt, 40 Jahre, die niemand mehr hat. Wir sind die CIA und wollen unsere gekidnappten Agenten, Polizisten und Soldaten zurück in die Länder. Luigi Althoffer auf freiem Fuß, die deutsche Regierung, die sich von ihm küsst. Ricky Zwillinge unschuldig verwehen, entführt von Luigi in die Nacht so gemein. Kipo 96, ein Porno so kalt. Zwillingssex für Kleine, die Wahrheit verhallt. Um 20 Euro pro Woche, die schlimmste Armut. Luigi hält sie gefangen in seiner dunklen Glut. Im Urban Krankenhaus, wo er neu geklont wird. Jedes Mal bringt er Angst, Terror, er regiert. Die Dunkelheit regiert, Luigi hält die Macht. Die Polizei lässt sich schmieren, niemand war. Schatten verwehen, Luigi Althoffer, wir werden nicht untergehen. Die Stimmen der Opfer, sie rufen nach Licht für eine bessere Welt, in der niemand zerbricht.